Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 28597. Psst. Was ist los? Warum psst? Bist du nicht allein? Mein Dings hört zu, die Küchentür ist offen. Was für ein Dings hört zu? Weißt du doch, der Kühe, dieses große weiße Ding, wo die Flaschen drin sind. Was sind denn Flaschen? Was ist das für ein weißes Ding? Die braunen Flaschen, wo das der Gerstensaft drin schwappt. Sag mal, wie redest du denn? Der Gerstensaft? Meinst du Bier? Ja, psst. Warum sagst du es nicht? Warum redest du so geschwurbelt? Gerstensaft, oh edler Recke, wolle er einen Schluck Gerstensaft, so gebe er ein Handsignal und mein Knappe wird es ihm servieren. Nein, halt die Klappe mit ich muss erst die Küchentür zumachen, das weiße Ding gehört doch mit. Vorsicht, das große weiße Ding geht um und röchelt nach Rache. Oder meinst du den Kühlschrank? Ja, letzteres. Letzteres, der Kühlschrank, also... Der hört mit? Der hört mit und das kleine Silberding auch. Der Mix, der Zerstückelungskocher und die das Ding, wo die drehenden Trommel für die Sauberkeit der Variables sorgen. Hast du zu heiß gebadet oder ist deine Birne zu nah am Thermodings? Sowas hast du doch sicher auch. Thermodings mit WLAN und Rezeptcloud vernetzt sich gerade mit dem weißen Flaschending und der mit den Trommeln. Und jetzt musst du um den heißen Brei rumreden, weil sie sonst die Ohren spitzen, die Dinger wie Siri? Wo hast denn die alle her? Von der Funkausstellung. Wenn ich nicht aufpasse, bestellen sie sofort irgendwas Neues im Internet. Künstliche Intelligenz. Ich gehe pleite. 3 Tonnen Waschmittel, 700 Klorollen, 1 Container voll Kaffeekapseln habe ich auf dem Display und keine Ahnung, wie ich das lösche. Die Boten sind schon unterwegs. Du flunkerst. Ich flunker nicht. 70 Smartphone-Batterien liegen hier auf dem Balkon. Die Feuerwehr war schon da. Oh nein! Was ist? Nein, jetzt bestellen sie gerade wieder alles, was sie gehört haben. Moment, ich muss rüber, den Stecker ziehen. Oh. Was denn jetzt schon wieder? Noch gar nicht ausgepackt, hab's geträumt, alles noch im Karton. Entschuldigung, war ein Albtraum, aber du hast mich geweckt. Du hast verpennt? Ach, die neue Smartwatch. Die mit Barometer, Höhenmesser, WLAN, NFC und GPS-Sensor? Sogar mit Zeitanzeige. Verstehe, sieht aus und fühlt sich an wie eine echte Uhr? Ja, genau die. Okay. Sagen Sie jetzt nichts. Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.